Der Vorsitzende des Internationalen Eishockeyverbandes René Pazel und seine Begleitung kamen am 24. Juni mit einer Maschine in Pjöngjang an.